Zurückbleiben bitte. Thank you. zu meiner Wohnung. Ist es nicht wahr? Verstehst du jetzt? Von dir zu mir. Ja? Von deiner Wohnung zu meiner Wohnung. Also, von dir zu mir gehe ich 10 Minuten. Ja? So, zu. Dativ. Ich. Dativ. Mir. Personalpronomen. Ja? Schreibe ich nachher auf mal. Ne? Dann könnt ihr das mal sehen. So, sieben. Saya. Was ist Feier? Feier ist eine Party. Ein Fest, eine Party ist eine Feier, ja. Also es gibt Geburtstagsfeier, Hochzeitsfeier. Kommst du auch aus? Kommst du auch? Aus? Wir wollen dahin gehen, Masaya. Wir kommen nicht. Wir wollen gehen, vielleicht nächsten Samstag. Zu. Und Artikel, Feier hat Artikel die, im Dativ, Masaya. Die Feier. Zu der. Zu der. Kannst du gleich sagen zur. Genau. Gut. Kommst du auch zur Feier von Yusuf? Zu der, zur. Und dann acht. Zu und zu. Zur. Guck mal, Alain, die Feier zu der, zur. Mariana? Heute gehe ich nicht nach dem Haus. Nee, du bist zu Hause, du bist müde, das Wetter ist schlecht, du hast keine Lust rauszugehen. Nee, du bist schon zu Hause, ist gemeint. Aus dem Haus. Aus dem Haus? Ja. Du bist zu Hause und bist sehr müde. Du guckst, oh, schlechtes Wetter, Regen. Und sagst du, heute bleibe ich zu Hause. Heute gehe ich nicht raus, nicht aus dem Haus. Ah. Gut, mal neu mir. Fährst du bei mir nach Hause? Zu mir. Mit mir. Zu mir wäre auch möglich, alle, wenn du in Paris wohnst. Naja, aber ich glaube, hier ist gemeint, sie wollen zusammenfahren und sie fragt, fährst du mit mir nach Paris? Ja, zu mir ist durchaus auch möglich, wenn du dort wohnst. Hm? Okay. Noch Frage? Mit mir nach Paris. Ja? Und es ist ein sehr schönes Lied. Vielleicht hören wir einfach mal und ja, dann könnt ihr ja fragen, wenn ihr noch was wissen wollt. Okay? Also heißt Crocca di Rosa von Fabrizio Di Andrei. Ein italienischer Liedermacher. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Nel paesino di Sant'Ilario, gli si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole arcute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario. commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quanto partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Hast du verstanden, alle Monate den Text? Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen traurig.